Yeah, ich bin auf dem Leben drauf. Ich bin auf dem Leben drauf, yeah. Ich seh niemals clean aus. Ich seh niemals clean aus, yeah. Ich bin auf dem Leben drauf. Ich bin auf dem Leben drauf, yeah. Ich seh niemals clean aus. Ich seh niemals clean aus, yeah. Ich bin auf dem Ding drauf, der Grund, warum ich mir ein Tee kaufe, wenn ich was von Givenchy brauch. Givenchy, Louis Vuitton, Ferragamo, Polo. Ich sag YOLO, Geldsparen ist ein No-Go. Ey Bro, kannst du mir den Cup jetzt mit dem Saft pressen? Ich bin kein Abschleppdienst, doch will die Bitches abschleppen. Am besten fühl ich mich, wenn ich diesen Juice zippe. Du fragst, soll ich Lean trinken? Und ich sage, tu's bitte. Und ich kippe immer rein in meine Lila Sprite. Ich gib kein Fick, denn ich bin schon wieder breit. Ey, zeig mein Plug, dann wenn ich ihm die Stacks gebe. Das ist kein Fake, Homes, ich mach'n echt Knete. Und ich balle in der Mall, zahle Bar oder PayPal. Ich schreib WhatsApp, keinen Telefoncall, denn ich will nicht mit dir reden. Ich will nur das Money eben. Turn up in diesem Leben, turn up in diesem Leben. Das hier ist das Gold, weil ich hab das Code in Getränk. Und 100.000 Euro auf der Bank, ey. Ich hab das gute Ingetränk. Yeah. Und 100.000 auf der Bank, yeah. Ich bin auf dem Lean drauf. Ich bin auf dem Lean drauf, yeah. Ich seh niemals clean aus. Ich seh niemals clean aus, yeah. Ich bin auf dem Lean drauf. Ich bin auf dem Lean drauf. Yeah, ich seh niemals clean aus. Ich seh niemals clean aus. Tyler, Hustensaft Jüngling, brr. Fick mit dem Shit, fick mit mir, nur Romo Dau. Skat!